Ich bekenne mich schuldig. Ich habe mich mal wieder auf die Homepage des Missy Magazins verirrt und dort einen Artikel gelesen. Was nur daran liegt, dass ich die Überschrift "Meine Hater und ich" äußerst ansprechend fand. Wie es der Zufall will, wurde dieser Beitrag wieder von Olja verfasst. Und ihr dürft gespannt sein, ob sie sich mit ihren Tweets und diesem Bericht endgültig zu meiner Lieblingsautorin gemacht hat. Riskieren wir also gemeinsam einen Blick. Mittlerweile ist es nur mehr Faszination und ein fast wissenschaftliches Interesse, das meine Hater bei mir auslösen. Als Frau, die in der Öffentlichkeit steht, ihre Meinung publiziert und auch noch streitbare bzw. radikale Position vertritt, bin ich selbstverständlich Ziel unzähliger istischer Attacken. Als Bleilo, der in der Öffentlichkeit steht, seine Meinung publiziert und auch noch streitbare bzw. vernünftige Position vertritt, bin ich selbstverständlich Ziel unzähliger istischer Attacken. Ich meine, hey, wer hätte schon damit gerechnet, dass um streitbare Positionen gestritten wird? Übrigens lässt die Wortwahl von Olja relativ tief blicken. Sie stilisiert sich hier nämlich nicht nur als Opfer unzähliger Attacken, sondern unzähliger istischer Attacken. Das heißt, dass die Angriffe wohl häufig sexistischer oder rassistischer Natur sein sollen. Aber Olja, meinst du nicht, dass es auch unzählige Leute wie mich gibt, die mit dir aus rein inhaltlichen Gründen auf Konfrontationskurs sind? Häufig wird ein Label wie Rassismus oder Sexismus auf valide Kritik geklatscht, um sie von vornherein zu diskreditieren und sich nicht weiter mit ihr beschäftigen zu müssen. Ich möchte nicht unbedingt behaupten, dass du das machst, aber dein "Nie wieder Deutsch"-Text zeigt zumindest, dass dein Rassismusbegriff wirklich ziemlich viel umfasst. Das gleiche Phänomen sieht man übrigens, wenn man seine Kritiker einfach pauschal als Hater abstempelt. Im Laufe der Jahre probierte ich viele verschiedene Strategien aus, um den Hass im Netz zu bewältigen. Ich sammelte Screenshots, um darauf aufmerksam zu machen, was für entsetzliche Nachrichten Frauen im Internet bekommen. Ich tauschte mich mit anderen Betroffenen über die Härte, die Absurdität und die übertriebene Intensität der Hassnachrichten aus. Ich mied die Foren und Kommentarsektionen unter meinen Artikeln, da sie vor Attacken und Vorurteilen nur so trieften. Natürlich muss wieder alles ein Geschlechterproblem sein, oder? Allerdings hast du in einem Punkt wirklich recht. Die Kommentarsektion unter deinen Artikeln trieft nur so vor Attacken und Vorurteilen. Aber vielleicht anders, als du es hier deinen Lesern weismachen möchtest. Ich habe mich unter einem deiner Werke mal kritisch geäußert und schau mal, wie deine Gefolgschaft reagiert. Zitat: Ich bin Bleilo und gebe gerne meinen Senf zu sämtlichen Themengebieten ab. Kommentar: Und das selbst, ohne zu irgendwas einen Zugang zu haben. Sowas braucht man als weißer, sexistischer Macker auch nicht. Smiley. Schließlich kann man einfach so valide Meinungen haben, die für deinen weißen Schwanz keine Konsequenzen haben. Oh, wow. Ziemlich selbstgerecht und ignorant. Merkwürdig und irgendwie ironisch, dass deine Leser und Befürworter genau das machen, wogegen du dich aussprichst. Sexismus? Check. Rassismus? Check. Unsachlichkeit? Check. Doppelmoral. Schon klar, dass du nicht eins zu eins für das Handeln deiner Leser verantwortlich bist. Aber dass du nur eine Seite der Medaille zeigst, macht schon deutlich, wie undifferenziert und ideologisch geprägt du an die Problematik herangehst. Du bedienst nicht nur deine Stammleser, sondern vor allem Ressentiments und stigmatisierende Narrative. Das wird besonders in folgenden Textstellen deutlich. Wahrscheinlich ziehen die Angreifer einfach weiter, zu anderen Frauen. Ein paar hartnäckige, lästige Männer bleiben. Wenn es wirbelunbekannte Frauen gibt, steigen irgendwelche Typen auf den Harassment-Zug auf. Ist euch schon mal aufgefallen, wie Männer fürs Attackieren bekannter Frauen immer belohnt werden? Du zeichnest hier ein klares Bild von Frauen als alleinige Opfer und Männern als alleinige Täter, was die Realität natürlich schlechter darstellt als meine alte Webcam. Und zu deiner Frage. Nein, mir ist nicht aufgefallen, dass Männer fürs Attackieren bekannter Frauen immer belohnt werden. Neben Kindesmissbrauch gibt es wohl kaum etwas, das gesellschaftlich verpönter ist als Attacken von Männern auf Frauen. Egal ob bekannt oder nicht, egal ob körperlich oder verbal. Das alles ist kein Zufall, sondern Strategie und Modus operandi im Patriarchat. Okay. Du bist also der Meinung, dass es ein Herrschaftssystem gibt, das tatsächlich Strategien entwickelt, um dich unten zu halten. Und eine dieser Strategien soll beinhalten, dass Online-Hater virtuell schriftliche Beleidigungen versenden. Ganz ehrlich, meinst du das ernst? Das Bild, dass Online-Hater armselige Gestalten seien, die kein Leben haben, etwas, was ich selbst lange dachte, stimmt so nicht. Nein, das ist einfach ihr Leben. Integraler Bestandteil ihres Lebens. Es zahlt sich karriere- und bekanntheitstechnisch für sie aus. Nicht zu schweigen vom sozialen Kapital, das im Patriarchat und in gewissen Kreisen durch aggressives Haten angesammelt wird. Gut, du meinst es ernst. Jetzt wird plötzlich aus jedem Hater ein Berufsprovokateur wie Milo, den du auch in deinem Beitrag erwähnst. So wie du davon berichtest, könnte man meinen, dass jemand, der dich online beleidigt, davon einen Screenshot macht und ihn an seine nächste Bewerbung als Berufsqualifikation heftet, weil es sich ja karrieretechnisch für ihn auszahlen soll. Dann geht er in die nächste Eckkneipe, prahlt damit und lernt neue Leute kennen, um so auch das soziale Kapital einzustreichen. Olja, ich würde eher davon ausgehen, dass ein Großteil der sogenannten Hater Menschen sind, die einfach aus Langeweile ein paar Beleidigungen raushauen oder die mit deiner Message nicht einverstanden sind. Damit muss sich jeder auseinandersetzen, der seinen Content veröffentlicht. Und auch wenn es unwahrscheinlich zu sein scheint, aber das böse Patriarchat verbündet sich nicht zwangsläufig mit der Bilderberg-Gruppe, um auf Missy Magazine Redakteure loszugehen. Du hast am Anfang deines Artikels gefragt, warum beschäftigen sich so viele Menschen obsessiv damit, was andere im Internet tun? Und neben der Tatsache, dass du dich offensichtlich selbst damit beschäftigst, erkläre ich dir an dieser Stelle mal kurz, warum ich das mache. Ich habe inhaltlich ein Problem mit deiner Agenda und möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, es gäbe keine Stimmen oder Argumente, die sich gegen deine Vorstellungen richten. Da du Themen endlos einseitig betrachtest, empfinde ich es als produktive Nutzung meiner Zeit, auch die andere Seite darzustellen. Und übrigens hat das nichts mit Hate, Sexismus oder Rassismus zu tun, sondern mit einer ordinären Meinungsverschiedenheit. Also Olja, lass uns diskutieren, denn in unserem schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. In diesem Sinne, Freunde, bleibt logisch. Vielen Dank an Lena und vielen Dank an Abi für eure großzügige Unterstützung auf Patreon. Euer Support gibt mir zusätzliche Motivation, weiter Videos zu machen. Das gilt auch für Krautkartoffel, Awkward Pixels, Ivy und die stillen Supporter, die kein Shoutout möchten. Vielen Dank, Freunde.